from somewhere in the wild, wild west. Sie hören die Vivian Kanner Show. Jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr auf King FM. Ich heiße Sie herzlich willkommen zur Vivian Kanner Show bei King FM und ich freue mich ganz besonders heute, meine Gäste Viola und Kasia bei mir begrüßen zu dürfen. Ich glaube, dass das heute eine ganz besondere Sendung wird, weil Viola und Kasia sind Quantum Surfer. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was Quantum Surfing ist, das hat im entferntesten Sinne etwas mit Surfen auf Wellen zu tun. Das sind ganz andere Wellen, auf denen die beiden Damen surfen. Wir werden viel über Hawaii lernen und erstmal heiße ich euch herzlich willkommen bei mir. Dankeschön. Hallo und Aloha. Aloha. Aloha. Wir werden heute viel Reggae-Musik hören, wir werden hawaiianische Musik hören. Genau. Ich freue mich darüber. Wollt ihr vielleicht ein bisschen mal erzählen, was so nur kurz, was Quantum Surfing eigentlich ist? Wir sprechen dann später noch mehr darüber, aber so mal so kurz? Ja, so kurz. Also die Idee entstand da irgendwie auf Hawaii erstmal in dieser Zeit, wo wir noch von der Methode, mit der wir die Quantumwelle surfen, noch nicht wussten. Aber wir saßen da am Strand mehrere Tage oder Wochen und haben die Surfer beobachtet und das Ozean. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist das Ozean und das Surfen ist wie genau wie Leben. Na klar. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Ja, aber da habe ich noch mehr mich mal auf den Surfer konzentriert und wir haben mit dem auch geredet ganz viel, wie das so ist, wenn man auf den 15 Meter hohen Wellen reitet und wie man sich fühlt und was ist da wichtig. Und dann haben sie uns erzählt, dass das eine sehr spirituelle Erfahrung ist, die sie da machen. Das ist auch eine Erfahrung, wo man wirklich 100%, wenn man das schaffen möchte, wenn man mit der Welle mitgehen möchte, man muss eine Entscheidung treffen. Und zwar man muss hier und jetzt sein. Man muss sehr wachsam sein, man muss beobachten, was um dich herum passiert. Man muss die erste gute Gelegenheit fangen, nutzen. Und die richtige Welle abwarten. Ja, das meine ich. Die Geduld haben, genau, die richtige Welle zu bekommen. Und diese ganze Gespräche mit den Leuten, und die Beobachtung hat uns gedacht, genau so ist das Leben. Wenn du durch das Leben leicht gehen möchtest, wenn du die guten Wellen reiten möchtest, die die 10 oder 15 Meter haben, dann musst du im Leben auch genau nach diesem Prinzip leben. Du musst hier und jetzt sein, du musst wachsam beobachten, was um dich herum ist und du musst mit dem Strom schwimmen. Und ich sage noch dazu, ganz wichtige Sache für die Surfer ist, Spaß zu haben. Auf jeden und Fall. Das ist im Leben genauso wichtig wie beim Surfen. Leider machen wir nur Radio und nicht Fernseher, sonst könnten Sie diese beiden Sonnenscheine, die hier bei mir sitzen, auch sehen. Ihr seid ursprünglich aus Polen? Genau. Und der Weg von Polen nach Hawaii ist ja ein langer Weg? Ja. Ich hoffe, dass wir im Laufe der Sendung mehr über euren Weg erfahren, wie ihr von Polen nach Hawaii gekommen seid und letztendlich in Berlin gelandet seid. Aber ich würde sagen, zur Einstimmung machen wir einfach mal ein bisschen Musik. Ich glaube, so ein bisschen euer Motto, ihr habt mir ja Musik mitgebracht. Genau. Und ist so ein bisschen spread aloha around the world. Genau. Ich würde vielleicht mal dazwischen kommen und sage, weil ganz viele Deutsche das sagen, aloha. Ha ist in Hawaii dieses Aloha sehr wichtig, okay, weil Ha bedeutet Atem. Okay, Aloha. Deswegen heißt das Aloha. Alo bedeutet Leben und Ha bedeutet Atem. Und daher ist das der Atem des Lebens, Aloha. Dann hören wir jetzt von der Manao Company, Spread Aloha Around the World. Und das ist so ein bisschen euer Motto. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal ein bisschen Musik. Ja. Sie hören die Vivian Kanner Show aus dem wilden, wilden Westen Berlins. Sie hören die Vivian Kanner Show, heute zu Gast bei mir, Kasia und Viola, zwei Quantum Surfer. Bevor wir aber tiefer in das Thema Quantum Surfen gehen, würde mich interessieren, also geboren seid ihr beide in Polen. Genau. Ja, im August. Von 40 Jahren. Das heißt, ihr seid ja auch, was ich super interessant finde, im selben Krankenhaus geboren, ja, drei Tage auseinander. Genau. Kasia ist 3 Tage älter, ich bin 3 Tage jünger. Und dann habt ihr euch schon im Krankenhaus sozusagen kennengelernt? Und nehme ich an. Wahrscheinlich, kann ich mich zwar nicht mehr erinnern, aber ich glaube schon, da haben wir uns schon kennengelernt. Wir lachen auch oft, dass wir uns ja schon früher verabredet haben, dass wir... Dass da der Treffpunkt ist. Genau. Aber dann richtig kennengelernt, also bewusst kennengelernt, habt ihr euch dann im Kindergarten? Nein, in der Grundschule. In der ersten Klasse, also mit 7 haben wir uns dann kennengelernt. In Polen? In Polen. Wo? Ja. Das war Świebodzin, eine kleine Stadt im Westen Polens. Okay. Wie ging der Weg weiter? Also ihr habt dann die Schule gemacht? Ja, dann waren wir zusammen in der Grundschule, wir waren auch zusammen im Gymnasium. Und dann haben wir uns mal so für Studienzeit getrennt. Wir haben in verschiedenen Städten studiert. Was habt ihr studiert? BWL, Betriebswirtschaft, Marketing und Management. Und das haben wir dann in unterschiedlichen Städten gemacht. Ich habe in Posen studiert, Kasia in Stettin. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten und nach 2 Monaten... Als was? Als Buchhalterin. Und dann hatte ich die Angelegenheit... angeboten, nach Berlin zu gehen, als Au-pair-Mädchen damals. Berlin war schon immer für mich ein Traumstadt. Ich wollte immer nach Berlin gehen und dann. Warst du denn schon mal in Berlin gewesen vorher? Ja, aber nur kurz so. Okay. Aber über Berlin sprechen wir dann später noch weiter. Ja. Also dann bist du als Au-pair nach Berlin gekommen? Genau. Und ursprünglich wollte ich nur 3 Monate hier bleiben, bisschen Deutsch lernen, aber dann bin ich nie wieder sozusagen nach Polen zurückgegangen. Okay. Und nachdem du als Au-pair-Mädchen fertig warst, hast du dann... Ich habe angefangen auch wieder hier zu studieren und wir haben beide MBA gemacht, Master of Business Administration. Das heißt, du bist dann auch nach Berlin gekommen? Genau, nach einem Jahr. Da ich als Au-pair-Mädchen auch ein Jahr früher in Deutschland war, dann war ich, ein Jahr später habe ich mein Studium abgeschlossen. Das heißt, Viola war schon ein Jahr hier und dann habe ich mein Studium in Polen zu Ende gemacht und habe gedacht, okay, da fahre ich auch mal kurz und gucke, wie es so in Berlin ist. Und es hat dann auch, also ich war dann 7 Jahre ein Stück, habe ich in Berlin gelebt. Und gearbeitet in einem... Also wir haben gearbeitet, wir haben studiert, wir haben Spaß gehabt, so das Berlin-Leben genossen in vollen Zügen. Und als was habt ihr gearbeitet? Also ich habe zum Beispiel bei Deutsche Telekom gearbeitet während dem Studium, weil das integriert mit einer Berufserfahrung war. Ich habe es auch bei so einer kleinen Eventfirma gearbeitet und wir haben Messen vorbereitet. Ja, aber dann später. Auch kleine andere Events und dann haben wir das Studium angefangen, dann ging es das mit der Arbeit auch nicht wirklich, weil das... Zeitaufwendig war. Ja, sehr zeitaufwendig. Das war auch sehr konzentriert sozusagen. Okay. Dieses Programm, das haben wir an der Europäischen Wirtschaftshochschule hier in Charlottenburg gemacht. Und danach hat das echte Leben, normale Leben angefangen als Manager in Unternehmen. Also ich war Projektleiterin bei der IHK und davor auch bei der Stadtverwaltung Chemnitz gewesen und für deutsch-polnische Beziehungen zuständig. Und Kasia? Ja, mein Weg war ein bisschen verrückt, weil meine erste Einstellung war bei VW in Polen. Und ich bin plötzlich in eine Fabrik gelandet mit ganz vielen Robotern und Pressemaschinen. Und ich war plötzlich in eine Welt, die irgendwie voll neu für mich war. Dann habe ich dann 2 Jahre bei VW gearbeitet und dann habe ich, also das waren ganz verschiedene Sachen im Produktionsmanagement, Optimierung von Produktionsprozessen und Entwicklung von Führungskräften. Okay. Ja, und dann habe ich das gewechselt zu einer anderen, auch deutsche Firma, die in Polen seine Fabriken hatte. Und dann hatte ich noch 3 Jahre bei denen Personalentwicklung gemacht und auch da habe ich schon mit Coaching angefangen, weil meine Aufgabe war, auch Führungskräfte zu coachen. Okay. Wenn sie da mit irgendwelchen Sachen nicht klar gekommen sind, haben wir zusammen geguckt, wie wir das lösen können und was für Wege es gibt. Und dann habt ihr euch irgendwann entschieden, einen Englischkurs zu machen. Genau, also wir hatten ja schon gute Ausbildung, aber Englischkenntnisse hat uns noch gefehlt. Und Kasia kam einmal auf die Idee, Englischkurs irgendwo im Ausland zu machen, hat auch mich dann versucht zu überreden, was ich aber nicht so unbedingt machen wollte, nicht in Amerika, was sie zuerst ausgesucht hat. Und eines Tages hat sie mir ein Angebot aus Hawaii geschickt. Eigentlich hat sie mir nur ein Foto geschickt mit einer Palme Waikiki Beach damals und hat mich gefragt, was ich davon halte. Was heißt damals? Wie viele Jahre ist das her? Also das war 2008, Anfang 2008. Und weil ich dann diesen Strand gesehen habe, habe ich einfach nur mit einem Satz geantwortet, da mache ich mit. Okay. Und da haben wir angefangen, die Reise zu organisieren. Wir haben die Jobs gekündigt, weil, wie ich schon vorhin sagte, das normale Leben hat uns doch nicht so inspiriert. Und wir wollten was erleben. Und dann seid ihr 2008 nach Hawaii? Genau. Um einen Englischkurs zu machen. Ja. Für wie lange? Wir haben ursprünglich 3 Monate, wir sind aber 5 geblieben. Also wir waren das erste Mal 5 Monate da. Bevor wir uns über diese 5 Monate in Hawaii unterhalten, würde ich sagen, wir machen ein bisschen Musik. Ja. Und ihr habt mir mitgebracht einen wunderbaren Sänger aus Hawaii, der auch in unseren Breitengraden sehr erfolgreich war, wenn auch erst nach seinem Tod. Aber ihr habt mir erzählt, dass er in Hawaii eigentlich schon zu Lebzeiten sehr erfolgreich war. Da ist eine Legende da. Also dann dürft ihr ihn jetzt ansagen. Ja, also jetzt hören wir Over the Rainbow von Israel Kamaka Viva Ole. Genau den. Sie hören die Vivian Kanner Show aus dem wilden, wilden Westen Berlins. Love, talk and good music. Die Vivian Kanner Show of King FM. Sie hören die Vivian Kanner Show, heute zu Gast bei mir, Viola und Kasia. Ihr habt gerade erzählt, dass ihr euch dann irgendwann entschlossen habt, einen 3-monatigen Englischkurs auf Hawaii zu machen. Und dann habt ihr gesagt, aus 3 Monaten wurden 5 Monate. Genau. Ich kann es verstehen, ich war noch nie in Hawaii, aber so wie ich mir Hawaii vorstelle, ist das Paradies auf Erden. Es ist wirklich so. Also wir sind nach Hawaii gekommen und das erste Mal hatten wir das Gefühl, zu Hause zu sein. Okay. Also zu Hause angekommen zu sein. Es war wirklich, wir haben die Füße auf den Boden gestellt und es war ein Stromschlag irgendwie. Genau, später haben wir verstanden, was das war. Das ist dieses Aloha Spirit auf Hawaii, also dass man die Liebe schenkt, Liebe zeigt, Liebe teilt mit anderen Menschen. Und wahrscheinlich das war so dieses Grundgefühl, was uns da begegnet ist. Okay. Gleich am Anfang. Wir haben dann halt diese 3 Monate Sprachkurs gemacht und wir konnten nicht weg. Wir haben halt geguckt, wie lange geht das Visum, wie lange dürfen wir bleiben. Wenn du als Student bist, darfst immer nach der Schule noch 2 Monate, 60 Tage bleiben. Und das haben wir natürlich genutzt. Okay. Wir haben Tickets umgebucht. Leider das einzige frei, was es noch um diese Zeit, wo wir abreisen müssten, war Silvester. Also wir sind dann am Silvester 2008 dann wieder zurückgekommen und am 1. Januar in Berlin gelandet. Ja. Wir haben das neue Jahr begrüßt und da fing auch unser neues Leben an. Das heißt, was habt ihr dann nach dem Sprachkurs diese 2 Monate noch gemacht? Da sind wir gleich, also 2 Tage später, weil die Schulen gibt's dann halt nur in Honolulu. Das ist das einzige Städtchen, so wie wir Städte verstehen. Das okay. Andere sind dann halt kleine Orte immer. Auch wenn sie zu den größten auf der Insel gehören, yeah, für unsere Verhältnisse. Wie viele Menschen leben in Hawaii? Es leben, ich glaube, um die 3 Millionen oder so? Nee, also insgesamt? Nee, nein, nein. Ich glaube nicht. Ich glaube um 800, 900.000. In Honolulu. Ich glaube. Wir werden das alle googeln. Wir werden das googeln, aber. Nicht viele Menschen auf einer großen Insel auf jeden Fall. Nee, also viel auf Platz. Den anderen Inseln sind so zum Beispiel auf Maui, glaube ich, leben und 50, 60.000 Leute. Okay. Auf Kauai so irgendwie 40, 50.000 Leute. Das sind natürlich nur die Einheimischen. Wenn man Touristen dazu rechnet, da sind schon ein paar Millionen im Na Jahr, klar. Die da. Aber das ist, davon leben die hauptsächlich, oder? Von den ja. Touristen. Ja. Aber ihr wolltet da ja nicht in der Tourismusbranche arbeiten, sondern ihr habt was für euch entdeckt, als ihr habt Surfer beobachtet. Darüber habt ihr vorhin gesprochen, die ja auf die perfekte Welle warten. Genau, also das war auch so, wir kamen an diesem 1. Januar 2009 und das Wetter hat uns dann nicht nett begrüßt, sage ich so. Es war dunkel, grau. Und wir waren schon bewusst, dass wir jetzt was Neues anfangen wollen. Ja. Und dass wir bestimmt nicht das machen wollen, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Das war aber erst, nachdem ihr zurückgekommen seid. Aber was war in den 2 Monaten nach dem Sprachkurs? Was habt ihr da gemacht, außer Surfer beobachtet am Strand? Also wir wollten unbedingt Einheimische kennenlernen. Wir haben, bevor wir nach Hawaii geflogen sind, haben wir über Huna, also hawaiische Lebensphilosophie, viel gelernt. Huna? Ja. Also das nennt man hier einfach nur im Westen Huna. Okay. Hawaiianer benutzen dieses Wort überhaupt nicht, also die wissen nicht, was das meint. Unser Ziel war dann, ein bisschen mehr davon zu erfahren, aber wie ich schon sagte, sie wissen nicht, was Huna heißt. Die leben einfach Aloha und das war das, was uns da begeistert hat. Und wir wollten unbedingt Einheimische kennenlernen und da sind wir zu einem kleinen Ort umgezogen, von Honolulu, von einer großen Stadt, in ein kleines Dorf an der Nordküste von Oahu, heißt Sunset Beach. Da haben wir gewohnt, wir haben so die Kultur näher kennengelernt, wir haben die Einheimischen getroffen, sind auch Hochzeit eingeladen worden, genau. Sehr viel Gastfreundschaft. Genau, auf jeden Fall und da haben wir halt das Leben genossen. Und ich werde ja nicht lügen, wir waren ständig am Strand. Na klar, wahrscheinlich gibt's da nicht. Also Sunset Beach ist wirklich ein Ort, wo nur Einheimische sind und von den Touristen kommen aus der ganzen Welt die Leute zum Surfen im Winter, weil da die größten Wellen der Welt sind im Winter. Dafür ist Hawaii ja auch bekannt. Ja. Aber ihr seid dann auf andere Wellen gekommen, Huna? Genau. Das kam alles etwas später. Das heißt, wir haben von den Menschen schon unbewusst, auf irgendeine unbewusste Weise das Lebensprinzip anders verstanden, dass es um etwas anderes um Leben gehen könnte, als wir es bis jetzt gedacht haben. Als arbeiten, Geld verdienen, Kommerz. Da haben wir auch verstanden, weniger ist mehr. Und das waren die Sachen, die wir erstmal so mitgenommen haben von da. Ich glaube, die meisten Touristen, die nach Hawaii kommen, die hängen sich dann eine Blumenkette um den Hals, legen sich ins Hotel an den Strand und sagen dann, ich war auf Hawaii. Aber wahrscheinlich haben sie nicht einmal ihr Hotel-Resort verlassen, haben wahrscheinlich mit keinen Einheimischen wirklich zu tun gehabt. Und ihr seid halt sozusagen, wie man so schön sagt, Land und Leute kennenzulernen, an den Strand gegangen. Wurdet warmherzig aufgenommen. Und dann? Und dann... Wir waren total verliebt in diesem Ort. Wir waren aber auch verliebt in die Menschen. In die Lebensweise. Genau. Und wir haben gemerkt, dass sie das Leben genießen. Und haben verstanden, dass wir bis jetzt noch nie das Leben richtig genossen haben. Wir dachten, Karriere ist wichtig, schöne Wohnungen und alles. Also dieses Konsum... Konservative Einstellung. Genau, konservative Einstellung hatten wir davor gehabt. Und wir haben zum ersten Mal gesehen, dass das Leben anders aussehen kann. Und das hat uns voll begeistert. Und ihr habt ja jetzt, also nur um die Brücke zu schlagen... Ihr habt euer Leben verändert, nachdem ihr aus Hawaii zurückgekommen seid. Wohingehend? Also womit bestreitet ihr heute euer Leben? Weil wir leben nun mal in der westlichen Welt und da muss man auch irgendwie seine Miete bezahlen. Ja. Man kann nicht den ganzen Jahr am Strand leben und von Früchten leben. Ja. Das heißt, was macht ihr heute? Womit verdient ihr heute euer Geld? Also heute verdienen wir Geld grundsätzlich mit Coaching. Wir nennen das Coaching in Aloha Spirit. In a lower spirit. Genau. Ja, also vielleicht mal komme ich ganz kurz zurück zu diesem, wo wir zurückgekommen sind. Da hatten wir auch gar keine Idee damals, was wir machen könnten, weil alles, was wir wussten, war mit Management, mit BWL, mit Firmenleben verbunden. Und wir wussten, diese Tür ist zu. Und wir waren auch ja nicht so gut drauf, sage ich jetzt so, wenn man es jetzt neu anfangen möchte, aber gar keine Idee hat, dann... Ihr wusstet nur so, wie ihr bisher gelebt habt, funktioniert so kann es nicht weitergehen, das möchten weil wir nicht. Möchten glücklich sein. Ja, und dann haben wir uns, ich würde sagen, von der Welt auch weiter inspirieren lassen. Okay. Wir haben erstmal ganz viel, also... im Prinzip 2 Jahre nun mit Studieren verbracht. Was habt ihr studiert? Ja, wir haben dann... Das Leben studiert und wir haben unsere Gedanken studiert, wir haben unsere Lebenseinstellung studiert, wir haben unsere Glaubenssätze nochmal uns genauer angeguckt und da haben wir gesucht, wo können wir das verändern? Wie können wir das verändern? Wie können wir unser Leben verändern, dass wir... auch in Berlin, auch damals im kalten Berlin, glücklich sein können, so wie in Hawaii. Ja. Und so auf diese Reise, wo wir das studiert haben, so wenn ich das so sagen kann. Woher habt ihr das Wissen genommen? Wer waren eure Lehrer? Da wollte ich gerade mal zukommen, haben wir ganz viele super interessante Leute entdeckt, die uns dann mit ihrem Leben inspiriert haben und weiter Mut gegeben haben, in diese Richtung zu gehen. Und das Erste, was unser Leben so völlig verändert hat, war eine Methode oder eigentlich das altes hawaiianisches Wissen, was wir hier in einem Buch entdeckt haben. Das war ein Buch über Ho'oponopono, eine hawaiische Vergebungsmethode, aber auch eine Methode, in der du lernst, sich selbst zu lieben und zu akzeptieren, so wie du bist. Und das war der erste Schritt. Wir haben alles, was wir gelernt haben, erstmal an uns ausprobiert, sag ich so. Also wir waren unsere eigenen Fallstudien. Genau. Und es hat funktioniert. Und es hat funktioniert. Dann haben sich weiter Sachen ergeben. Dann haben wir irgendwann Matrix Energetics kennengelernt. Und da haben wir gesagt, das ist genau die Surf-Theorie. Bevor wir uns weiter über Matrix Energetics unterhalten und ihr mir erklärt, was das bedeutet, machen wir ein bisschen Musik. Und ihr habt gerade so schön von dem kleinen Städtchen Sunset Beach erzählt. Und da passt doch nichts Besseres als von eurer Musikliste das Lied von Ziggy Marley, On the Beach in Hawaii. In diesem Sinne, Sie hören die Vivian Kanner Show aus dem wilden, wilden Westen Berlins. Ein bisschen Hawaii heute im Studio. Aloha. Aloha. On the beach in Hawaii. Sie hören die Vivian Kanner Show, heute zu Gast bei mir, Viola und Kasia, zwei Quantum Surfer. Und wir haben gerade darüber gesprochen, oder du hast den Begriff Matrix Energetics benutzt. Was ist das? Hat das was mit Keanu Reeves zu tun? Nein, nicht wirklich, obwohl man kann Parallelen finden zu dem Film. Also das war auch sehr witzig, weil wir sind immer am meisten motiviert, wenn wir, habe ich so beobachtet oder aus eigener Erfahrung, wenn wir irgendeinen Schlag erleben. Also wenn irgendwas nicht so geht, wie wir uns vorgestellt haben. Na klar, dann wird man aufmerksam und bewusst. Ja. Und wenn alles gut läuft, hat man das nicht. Genau, und in so einem Moment hat sich Viola, also wir hatten irgendwie mit dem, was wir schon kannten, alles ausprobiert, gearbeitet, aber es hat nichts geholfen. Und dann hat Viola einfach, dann vielleicht erzählt sie das. Dann war ich weiter auf Suche, weil mir bisherige Methoden nicht geholfen haben im Moment. Und dann habe ich weiter recherchiert und da bin ich auf Matrix Energetics gekommen. Und da habe ich gelesen, eine wunderbare Methode, funktioniert super, funktioniert schnell, es ist witzig, leicht und das war genau das, was ich gebraucht habe. Kann man das in zwei, drei Sätzen erklären, was das bedeutet, Matrix Energetics? Ja, das sind Veränderungen in dem Quantenfeld von einer Person, also Veränderung von Informationen, von den Informationsmustern, die für eine ungünstige Verhaltensweise verantwortlich sind. Und das macht man auf der Quantenebene. Also deshalb funktioniert das schnell, leicht und ist sogar mit Spaß verbunden. Und das war genau das, wonach ich gesucht habe. Ich habe versucht, jemanden zu finden, der mir dann diese Sitzung macht. Ich habe viele Leute angeschrieben, aber keiner hat mir geantwortet. Keiner wollte mir eine Sitzung machen. In Berlin? Das war schon auch überall in Deutschland, weil diese Sitzung kann man auch auf Entfernung machen, weil hier funktioniert diese Zeit- und Raumteilung gar nicht. Okay. Also alles ist eins und alles passiert in dem Moment. Und wie gesagt, ich habe dann gesucht und keiner hat mir geantwortet. Und dann habe ich gesagt, okay, dann werde ich es selbst lernen und selbst machen und selbst ausprobieren. Und da sind wir auf dieses Buch gekommen, erstmal Quantum Entrainment von Frank Kinslow. Und da sind wir dann zu Matrix Energetics gegangen. Aber wie kann man sich so eine Sitzung vorstellen? Also ich mache jetzt eine Sitzung bei euch. Ja. Komm zu euch, weil ich habe ein Muster, das ich ablegen möchte. Ja. Und dann, was machst du mit den Leuten? Legst du Hände auf oder redest du mit ihnen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also wir arbeiten, das nennt sich Zwei-Punkte-Methode. Mhm. Wir sehen das so, dass ein Problem und die Lösung alles eins ist. Und ein Punkt ist für ein Problem verantwortlich, der andere Punkt ist für die Lösung verantwortlich. Sobald wir die Punkte verbinden, kollabiert die Welle und da kommen wir auf das Surfen. kollabiert die Welle und die Veränderung kann eintreten. Das heißt, ihr redet mit den Leuten? Ja, erstmal reden wir mit den Leuten, um zu gucken, welche sozusagen Probleme wir sehen, da auch keine Probleme, wir sehen eventuell Informationen, die ungünstig sind. Und wir reden erstmal, um die Informationen aufzufangen. Und normalerweise hören wir nicht auf die Geschichten, die uns die Menschen erzählen, sondern wir gucken eher auf das Unbewusste, was steckt in dem Unbewussten. Weil wir denken, wir entscheiden in unserem Leben bewusst. Aber das ist ungefähr so 5% von unseren Entscheidungen. Die 95% kommen von dem unbewussten Teil. Und das ist das, was uns interessiert. Okay. Also wir machen auch das Reden ist im Prinzip auch eher für den bewussten Teil. Auch, ja, damit dass die Leute dich verstehen. Das verstehen, dass die da auch, wenn sie rausgehen, auch wissen, womit sie jetzt alleine arbeiten können. Weil nicht alles ist ein Prozess. Das ist auch so, dass wenn man rausgeht, man hat wieder irgendwelche Versuchungen, sage ich jetzt okay. So. Es werden sich vielleicht irgendwelche alten Sachen zeigen, aber wir können mit denen auch anders umgehen. Okay. Und darum geht's im Prinzip. Und deswegen, diese Coaching-Gespräch ist für den bewussten Teil, damit wir auch Menschen aufzeigen können, was sie dann selber nochmal weiter verfolgen können, weitermachen können. Und im Prinzip die reine Matrix-Energetic-Sitzung, die passiert, das ist eine intuitive Arbeit, weil wir spielen mit Informationen, wir arbeiten mit denen, wir spielen mit denen, weil ja. Spielen ist etwas viel Leichteres. Auf jeden Fall. Bei Arbeit kriegen die Leute sofort Arbeit. Genau. Spielen ist... Und Spielen ist leicht, im Spiel kann man viel einfacher alles verändern, also das nennen wir auch Spielen. Und in dieser Matrix-Energetics-Arbeit, das ist intuitiv. Wir spielen oft gar nicht mit dem Themen, was mit denen die Leute gekommen sind, weil okay. Manchmal liegt das ganz woanders. Weil wenn sie mit dem Kopf wirklich wussten, woran es liegt, hätten die das schon ohne eure Hilfe lösen können. Aber das ist sehr oft, dass nicht das Bewusste, was wir wissen, wirklich dafür verantwortlich ist, sondern irgendwelche, sage ich jetzt, Erinnerungen, die in uns gespeichert sind, in unserem Unterbewusstsein, auf die wir gar nicht mehr kommen, weil die schon entweder vor so langer Zeit passiert sind oder es war so viel, dass wir sind nicht imstande, alles zu wissen, was da in unserem Kopf manchmal ist es ja auch wichtig, dass jemand von außen guckt. Genau. Wahrscheinlich. Ja, und wir arbeiten nie nach irgendwelche, in dieser so reine Matrix-Energetics-Sitzung, nie nach irgendwelchen Schritten oder Schemen. Rezepten, Schemen. Das ist also, jede Person ist individuell und wir kommunizieren sozusagen auf der mentalen Ebene mit jedem individuell. Deswegen, man kann nie sagen, wie eine Sitzung aussieht. Nein, einfach nur, dass die Leute sich vorstellen, ist das jetzt, dass sie, was weiß ich, sich nackt ausziehen müssen und sich hinlegen müssen und ihr tanzt dann um sie herum. Wenn sie möchten. Nein, aber du weißt, was ja. Ich meine. Ja, ja, klar. Sondern es ist mehr eine gesprächsorientierte Geschichte? Das ist halb. Also es fängt mit einem Gespräch an. Wie schon Kasia sagte, erklären wir so, wie jeder mit seinem Bewussten umgehen kann, um selbst manche ungünstige Muster zu verändern. Und danach fängt dieser unbewusste Teil an, indem wir in diesem Bewusstseinszustand gehen, in einen Zustand von Liebe, kann man sagen. Ja. Wir gehen in unsere Herzenergie und arbeiten vom Herzen heraus. Wir entscheiden in diesem Veränderungsprozess nicht vom Kopf heraus, weil unser Kopf hat unsere eigenen Informationen ja. Und Muster. Und wir wissen für uns, was gut ist und was schlecht ist. Wir können aber es nicht wissen für andere Menschen. Okay. Weil jeder ist individuell, jeder ist perfekt, wie er ist. Manchmal hat er einfach nur ungünstige Informationen gespeichert und deshalb erlebt er immer wieder die ähnliche Situation im Leben. Ich würde sagen, ihr habt so viel vom Spielen geredet. Ich würde ja. Sagen, wir spielen einfach ein bisschen Musik. Sie hören die Vivian Kanner Show, heute zu Gast bei mir, Viola und Kasia, zwei Quantum Surfer. Und mehr darüber erfahren wir nach der Musik. How you this? How you this? All you to know them have to go, man. Sie hören die Vivian Kanner Show, heute zu Gast bei mir, die Quantum Surfer Viola und Kasia. Also wir haben so viele Begriffe gehört, Matrix, Energetics, Aloha, Hawaii. Jetzt möchte ich wissen, ihr habt das Wort Quantum Surfen für euch entdeckt und so nennt ihr euch auch. Ja. Ihr seid Quantum Surfer. Genau. Das heißt, wenn Leute euch kontaktieren wollen, dann können die das am besten über die Facebook-Seite Quantum Surfing. Genau. Mit Q-A-N-T-U-M. Und dann Surfing, das kann jeder irgendwie schreiben, erreichen, kontaktieren oder natürlich hier über den Sender auch. Auch über unsere E-Mail-Adresse, die ist auch quantumsurfing@googlemail.com. quantumsurfing@googlemail.com. Was ist Quantum Surfing? Was macht ihr? Ja, Quantum Surfing oder Quantum Surfer sind wir. Also wir leben unsere Arbeit. Wir lieben die Arbeit und wir leben die auch. Also das ist unsere Lebenseinstellung. Wir surfen die Quantenwellen und damit verändern wir unser Leben und verändern das Leben der Menschen, die uns besuchen. Wie kann man Quanten erklären für Menschen, die jetzt denken, dass wir irgendwie nicht alle Tassen im Schrank haben? Das ist ein Begriff aus der Quantenphysik. Ja. Es geht darum, dass wir auf der kleinsten Ebene aus den Atomen und noch kleineren Teilchen, die Quanten heißen, bestehen. Also das ist noch kleiner wie Moleküle und so weiter. Also es gibt unzählige, es wird immer neue, kleineres Teilchen entdeckt. Ja. Ne? Okay. Aber auf der vielleicht der Ebene, der atomaren Ebene, die Photonen, das sind die Lichtpartikel, die kleinsten Lichtpartikel sind Photonen. Okay, und darauf surft ihr? Genau. Ja, also auf der Ebene der Quantumwelt ist Materie, sieht nicht wie Materie aus, also sieht alles, das sind Elektronen, die in dem Atom so die ganze Zeit rumkreisen. Und das ist alles auf der kleinsten Ebene, ist alles in Bewegung. Und das ist alles, man nennt das in der Quantenphysik Subposition. Also das heißt, das ist so lange nicht in der festen Position, diese Atomteilchen, solange nicht ein Beobachter gibt, denn die beobachtet. Erst in diesem Moment fangen sie an, sich wie Materie zu verhalten und positionieren sich auf eine Stelle, eine Position. Und diesen Prinzip nutzen wir. Wir sehen den Mensch nicht jetzt als Füße, Beine, Kopf und das alles andere. Wir sehen ihn eher als eine Wolke aus Atomen, in denen alle Möglichkeiten vorhanden sind. Und die stehen gar nicht fest, solange wir uns da, also entweder die Person persönlich oder in diesem Moment, wenn wir verändern, uns nicht darauf zu konzentrieren oder die nicht beobachten, besser gesagt. Okay. Und in dem Moment, wenn ein Beobachter das beobachtet, verändert sich die Information auf diese, die jetzt beobachtet wird, sozusagen. Ich weiß nicht, das ist wirklich nicht einfach zu erklären, so in ein paar Worten. Wir haben so ungefähr 3 Jahre ganz viel Material uns angeguckt, bis sich das alles in eine, sozusagen ein System, in dem alles zusammenpasste. Ich wäre ja auch jetzt nicht gut, das alles so zu erklären, aber nur so ungefähr eine Idee zu bekommen. Also ich sag vielleicht noch dazu, dass wir auch die Menschen auch wirklich als Licht und Information sehen. Und man kann so eine materielle Sache nicht leicht verändern. Aber Information kann man ganz leicht verändern. Und wenn wir auf die kleinste Ebene gehen, können wir die Information, die in dem System, auch in dem Körper gespeichert sind, können wir die ganz leicht verändern. Das heißt, um es in der Computersprache auszudrücken, ihr geht auf die Festplatte. Kann man auch so sehen, genau. Ich glaube, so ist es vielleicht verständlicher für die Leute. Ja. Auf die Festplatte und könnt dann programmieren die um, dass der Computer eine neue Software aufspielen kann. So ist es. Und von vorne anfangen kann. Genau, so kann man das wunderbar verstehen, ja. Das heißt, ihr lebt sicherlich in einer Stadt wie Berlin, lustige, interessante Menschen, die zu euch kommen. Ja. Und eure Kunden, wenn man das so nennen darf, Patienten würde ich ja nicht sagen. Nee, wir sind auch gar keine Therapeuten. Eben, so deswegen. Etwas. Also Kunden sagen wir vielleicht. Eure Gäste. Genau. Unsere Gäste. Gäste ist, glaube ich, ein schönerer Ausdruck. Kommen und haben irgendein etwas auf dem Herzen im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Und ihr helft ihnen dabei, alte Programmierungen sozusagen zu löschen und neu aufzuspielen. Genau. Also im Großen und Ganzen kann man das so beschreiben. Wir sagen auch, wir verändern die Perspektive, die Sichtperspektive. Wir zeigen den Menschen auch neue Wege. Wir zeigen denen die neue Denkweise und eine günstige Lebenseinstellung. Wir leben oft, wir haben auch davor hauptsächlich in der Angst gelebt. Man hat ständig Angst, wie man die Miete bezahlt, wie man lebt, ob man den richtigen Partner trifft und ob man einen richtigen Job bekommt. Und das ist auf der Angst aufgebaut. Und wir haben in Hawaii entdeckt, dass der Weg der Liebe viel schöner ist, viel einfacher und vor allem entdeckt das, was wir im Herzen uns wirklich wünschen. Wir haben alle unsere Lebensaufgabe und jeder hat eine unterschiedliche Lebensaufgabe, aber das Herz zeigt uns, was unsere richtige Lebensaufgabe ist. Und in dem Moment haben wir angefangen, den Leuten auch den Weg des Herzens zu zeigen, dass sie den Weg des Herzens für sich entdecken und dann viel glücklicher leben können und ihre Träume träumen können und realisieren können. Das ist sehr wichtig. Dann passt an dieser Stelle ein Lied von eurer Songliste, You and Your Heart. Genau. Jack Johnson, ja. Der auch auf Hawaii lebt. Den genau, wir in der Sunset Beach, genau gesehen, Pipeline Beach, da wohnt er. Den haben wir auch mehrmals getroffen auf dem Strand. Wie er mit den Kindern gesurft hat. Und diese Musik ist, glaube ich, Lebensfreude pur. Dann hören wir jetzt von Jack Johnson, You and Your Heart, in der Vivian Kanner Show aus dem wilden, wilden Westen Berlins. Sie hören die Vivian Kanner Show. Heute zu Gast bei mir Viola und Kasia, zwei wunderbare Quantum-Surfer. Sie können sie auf Facebook finden unter Quantum Surfing, falls Sie sich dafür interessieren und die beiden Damen besser kennenlernen wollen. Vielleicht haben Sie auch die eine oder andere Frage an Sie. Ihr surft also so durch die Quantenwelt, ja. Quantenwelt. Wir surfen die Wellen der unendlichen Möglichkeiten. Das ist so schön, weil heutzutage die Leute sind alle so ein bisschen negativ eingestellt und ihr strahlt so eine Positivität aus, dass das einem Freude bereitet. Ihr seid, habt ihr vorhin erzählt, irgendwann in Berlin gelandet? Ja. Was gefällt euch an Berlin? Wie viele Jahre seid ihr jetzt schon da? Also ich bin jetzt schon seit 96, also sind jetzt genau 18 Jahre. Ja, Berlin ist halt, hat uns immer fasziniert. Wir sind früher, wo wir noch in der Schule gewesen sind, sind wir auch nach Berlin gekommen, weil wir nicht weit von Berlin wohnen. Das sind 170 Kilometer. Ja. Haben wir die Stadt immer wieder mit großer Freude besucht. Wir haben die Leute beobachtet und es war für uns eine freie Stadt gewesen. Kanntet ihr Berlin schon noch, als die Mauer stand? Ja, da waren wir auch ein paar Mal in Berlin und sogar Klassenfahrt haben wir kurz vor dem Mauerfall haben wir auch besucht, ja. Und wir wollten, das war die Idee, also jetzt verstehen wir, wie das funktioniert. Wenn du einmal die Bestellung machst oder halt die Idee festhältst, dann realisiert sich das. Auf jeden Fall. Oft, genau. Und deshalb ist es wichtig, die richtigen Ideen im Kopf zu haben. Aber man muss sie auch aussprechen. Das ist auch verstärkt vielleicht die Auswirkung, genau. Oder halt die Realisierung. Ja, und da sind wir nach Berlin gekommen und wir haben neue Freiheit entdeckt. Wie findet ihr, hat die Stadt sich gewandelt, so seit dem Mauerfall? Ich glaube, es ist noch freier geworden, also habe ich den Eindruck. Damals, wo wir nach Berlin gekommen sind, haben wir in West-Berlin gewohnt, jetzt wohnen wir in Ost-Berlin. Das ist jetzt noch die alternative Ecke von Berlin, die uns sehr zusagt. Wir lieben, wie jeder sich hier frei kleiden kann, frei leben kann, Jobs ausüben kann, der man sich nur vorstellen kann und dass die Stadt immer lebt. Also das ist das, was uns schon immer fasziniert hat. Und die Freiheit und die multikulturelle Gesellschaft hier, alles ist... Aber sicherlich wollt ihr irgendwann langfristig gesehen mal, hier gibt's kein Meer, also genau. Wollt ihr wahrscheinlich nach Hawaii? Wollen wir natürlich auch, aber wir leben nach dem Prinzip, mit dem Fluss zu gehen. Wir werden sehen, was sich ergibt. Und wir fliegen dann halt öfter. Aber ihr seid öfter in Hawaii? Wir haben es eigentlich mal, das ist unser ständiger Plan. Immer wenn die Zeit und das Geld das erlaubt, also dann fliegen wir halt einfach rüber. Wie lange ist man unterwegs nach Hawaii von Berlin? Also 26 Stunden ist, glaube ich, so am kürzesten. Und dann geht's auch, können auch aber schon 36 Stunden sein, wenn man irgendwo lange Aufenthalt hat. Beim Umsteigen, aber so diese 25, 26 Stunden muss man rechnen. Das heißt, man fliegt nicht einfach mal schnell für ein Wochenende nach Hawaii? Könnte man machen. Also man ist an dem gleichen Tag da, weil die Zeitverschiebung das richtig. Möglich macht. Es ist auf einem anderen Ende der Welt, genau. Richtig auf der anderen genau. Seite der Welt. Genau. 12 Stunden Unterschied, also wie genau fast in der Nähe von der Datumgrenze, also das sind halt immer... kann man einen Tag sparen, wenn man da hinkommt, kommt man an diesem Tag, wenn man, wo man weggefahren ist im Prinzip. Ein schöner Tipp, falls jemand dahin fliegt, wenn man es morgen losfliegt, dann hat man 24 Stunden Sonne unterwegs. Da fliegt man nur bei Tag. Ja, man fliegt nur Richtung Sonne. Das ist gut. Der Sonne entgegen. Genau. Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Sie hören die Vivian Kanner Show aus dem wilden, wilden Westen Berlins. Und hier ist auch die Sonne. Ja. Auf jeden Fall. Sie hören die Vivian Kanner Show. Jeden Sonntag. Von 14 bis 16 Uhr. Auf King FM. Heute zu Gast bei mir, Kascha und Viola. Und wie alle meine Gäste habe ich auch euch gebeten, mir ein Gastgeschenk mitzubringen. Ihr habt mir schon ganz wundervolle Musik mitgebracht. Das ist immer das größte Geschenk für mich, Musik. Und ich glaube, wir haben heute ganz wunderbare Reggae- und Hawaii-Musik ein bisschen hier verbreitet. Das passt zum Wetter und das passt zu euch und zu der Sonne. Aber was habt ihr mir als Gastgeschenk mitgebracht? Ja, bitte guck schön. Mal rein. Das passt auch zu dem ganzen Thema von dem. Ich sehe eine pinkfarbene Tüte mit ganz vielen Herzen drauf und einer Schleife. Ich muss das den Hörern sagen, weil wir machen ja Radio. Jetzt öffne ich diese Tasche. Wow, was ist das? Eine Flasche. Nein, nicht ganz. Wow, hawaiianisches Lavasalz habe ich bekommen. Schwarzes hawaiianisches Lavasalz, das ist toll. Ich koche sehr gerne von der Insel Molokai. Und da wart ihr auch schon? Da waren wir noch nicht. Wir waren bis jetzt auf 4 Inseln von den 6, wo man hin darf. Es gibt 7, aber eine nennt sich verbotene Insel und nach dem Namen her kann man da nicht hin. Warum? Das ist eine von den Inseln, die von irgendwie, glaube ich, schon über 100 Jahren oder so ungefähr um diese Zeit gekauft wurde von dem privaten Besitzer. Hawaii war doch mal eine britische Kolonie, oder? Nee. Amerikanische. Amerikanische. Also das war halt keine Kolonie, aber waren die Einflüsse so groß, dass sie das irgendwann in den 60ern angeschlossen haben. Aber wo war ich jetzt? Ach so, bei Niihau, bei dieser verbotenen Insel. Ja. Weil, also der Mann, der das gekauft hat, hat es total von der Welt abgesperrt. Da leben nur Hawaiianer, da wird nur Hawaiisch gesprochen. Da gibt's keinen Strom, keine Supermarkets, gar nicht. Die leben genauso wie in alten Zeiten und er möchte einfach die Kultur aufrechterhalten und deswegen ist das sozusagen die Außenwelt ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Aber das ist doch toll eigentlich. Ja. Toll. Wie viele Menschen leben da? Also so genau, glaube ich, gibt es sogar nicht so richtig Angaben. Aber ich glaube, um die 300 habe ich irgendwo gelesen, weil da wirklich keiner hin darf. Also nur so eingeladene Leute dürfen dahin. Mittlerweile darf man mal rüberfahren, aber man fährt zu einem Strand, man geht raus, guckt sich mal um und geht wieder zurück. Also man hat keinen Kontakt zu den Menschen und sieht eigentlich mal nichts von der Insel. Okay. Sogar die Hawaiianer von anderen Inseln dürfen nicht auf Niihau wohnen. Also die können eventuell die Familienmitglieder besuchen, aber bleiben dürfen sie da nicht. Okay. Ja, also von uns stehen noch 2 Inseln, von denen, die man sehen darf. Das ist genau die Molokai, von der die Salz Wunderbar, kommt. Schwarzes Salz, wie toll. Und die Insel Kauai, das haben wir für den nächsten Besuch geplant. Naja, man muss sich ja noch immer Pläne offen lassen. Genau. Ja, aber da wird uns nie langweilig. Da ist so viel zu erkundigen, dass ich glaube, es reicht schon für viele, viele Jahre. Wunderbar. Ihr habt mir sogar hawaiianische, zeitgenössische Musik mitgebracht. Ja. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal The Boys. Habe ich das richtig ausgesprochen? The Boys, ja. The Boy. The Boys. Und das Lied heißt... Das Lied heißt Holei. Holei. Und das Lied ist über... Klingt wie Jodeln. In Bayern, da wo Holei ich herkomme, Holei. So Gebirge auf der Big Island. Okay. Also diese Insel Hawaii, der größte. Da gab's einen Ort, der heißt Kalapana, von dem sie ist das Lied auch. Und das wurde in den, also Ende 80er, Anfang 90er Jahre, bei dem Vulkanausbruch, übergossen mit Lava. Okay. und das ganze Stadt, diese ganze Kalapana-Städtchen ist verschwunden. Bis letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztens, da war ein Haus nur stehen geblieben und in diesem Haus hat ein Mensch gelebt, die alle Jahre. Aber letztes Jahr haben sie den mit dem Helikopter abgeholt, weil die Lava auf das letzte Stück von Kalapana übergossen hat und somit auch sein Haus. Und darüber, also davon ist dieses Lied. Und dann habt ihr noch mitgebracht, die, was auch zu dem Vulkan passt, die Kraterboys. Ja. Ja. Surf. Ja. Und das ist auch hawaiianische Contemporary Music. Das ist so ein Javayan, nennen sie das. Also ist so eine Mischung aus Reggae und hawaiische Musik. Also Jawaika und Hawaii. Genau, das ist Javayan. Und alle Lieder, die man in Hawaii hört, sind entweder über Liebe oder in Hawaii. Also da sind die meisten Themen, die da vorkommen. Und das ist dann halt über Hawaii. Die Kraterboys singen über Surfing. Und das ist halt genau passt zu dem Ort, wo wir die 2 Monate damals gewohnt haben und wo unser Herzort ist und da surfen alle und da ist der meiste Spruch, lass uns surfen gehen und davon ist dieses Lied. Dann hören wir jetzt die Kraterboys und The Boys, hawaiianische Musik in der Vivian Kanna Show. Aloha! Aloha! Aloha! Sie hören die Vivian Kanna Show, heute zu Gast bei mir Viola und Kasia. Ich freue mich so sehr, dass ihr heute bei mir wart. Und am Ende jeder Sendung bitte ich meine Gäste nach einem Lebensmotto, das jetzt wahrscheinlich in eurem Fall schon mehrfach gefallen ist, aber euer Motto. Unser Motto ist Live Aloha, das heißt lebe die Liebe und wähle den Weg der Liebe. Dazu kann ich eigentlich wenig hinzufügen. Wenn ich mal dazwischen noch mal komme, ich habe es noch so, einen Lieblingsspruch. Sag ihn uns. Und genau. Da muss ich jetzt mal nur kurz den... Also ich habe es, mein Lieblingsspruch ist, manche Leute gehen durch das Leben und glauben, dass es keine Wunder gibt. Und es gibt Leute, die glauben, das Leben ist das Wunder. Wunderschön. Von Albert Einstein ist der Spruch? Ich glaube, ich habe es mal... von dem gelesen. Der war der Beste. Ja. Der war wahrscheinlich so auch ein Quantum Surfer. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Der hat da irgendwann das alles angefangen mit ein paar anderen. Dass man überhaupt in die Materie von der Seite, dass man die von der kleinsten Seite betrachten hat. Der hat aber viele, viele intelligente Sachen gesagt. Ja, aber für mich ist auch das Leben das Wunder. Und wir müssen nur die Augen aufmachen, und das, um das zu sehen. Aber wir erleben es jeden Tag. Ich freue mich so, dass ihr heute hier wart. Ich habe eine Menge gelernt und ich hoffe, Sie auch. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben und ich hoffe, Sie schalten nächste Woche wieder ein in die Vivian Kanna Show, wenn es heißt Love, Talk and Good Music aus dem wilden, wilden Westen Berlins. Dankeschön. Aloha. Aloha. Hier ist King FM. www.kingfm.net. Radio ohne Nebenwirkungen.